diesen Lehrmals weh. Auf großen Lila stand, es war eine Natürlichkeit, die Stirn zu seinem Land. Luther prägte die Welt mit seinem rationellen Verstand. Sich eingesetzt für Gerechtigkeit, er stand zu seinem Land. Goethe selbst sagte schon, als Volk auf freiem Grund, in seinem Lebenswerk war Stolz und Treue stets im Bund. Lessing ist und war für sein Schaffen weltbekannt, aber reicher für die Menschheit. Schiller schrieb Geschichte mit der Feder in der Hand. Sie erzählt noch heute von der Niederlande im Land. Unser alter Fritz, Bismarck mach Leibniz und noch manch anderer deutsche Sohn hat eine Treue zur Nation. Heute bestehen wir den Kampf ganz allein, denn wir sind stolz, Deutsche zu sein. Wir sind stolz auf die Menschen, auf die Menschen großer Taten. Sie haben nicht wie manch einer unser Land verlassen. Jetzt sitze ich hier am Fenster, schaue hin die Nacht, oh Deutschland, oh Deutschland. Gegen diesen Stolz wird man heute ausgelacht, oh Deutschland, oh Deutschland. Doch der Stolz bleibt ewig tief im Herzen drin. Stolz, ja, wahren Lebenssinn. Doch der Stolz bleibt ewig tief im Herzen drin. Eiserner Stolz, ja, wahren Lebenssinn. Eiserner Stolz.